Über zwei Filme wollen wir jetzt sprechen, die in dieser Woche in den Kinos anlaufen. Anke Lewicke, lassen Sie uns doch zunächst über Das unbekannte Mädchen sprechen. So heißt der Film der belgischen Brüder Jean-Pierre und Luc Dardenne. Die beiden, die stehen für ein soziales Kino. Sie zeigen einzelne Schicksale und sie prangern mit diesen Biografien, die sie da zeigen, meistens dann die gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten an. Wovon handelt oder vielleicht präziser gefragt, wovon berichtet denn Ihr neuer Film Das unbekannte Mädchen? Na, im Mittelpunkt steht Jenny, das ist eine junge Ärztin und die hat übergangsweise eine Praxis übernommen in einem sogenannten sozialen Brennpunkt. Und wir lernen sie dabei kennen, wie sie gerade mit ihrem Praktikanten aufräumt und dann klingelt es, sie macht nicht auf, aber am anderen Morgen steht plötzlich die Polizei bei ihr vor der Tür. Guten Tag, sind Sie Dr. Davin? Ja. Ben Mahmoud, Kriminalpolizei. Ist denn was Schlimmes passiert? Es wurde eine Frau tot aufgefunden. Bei der Baustelle am Fluss. Ich hörte es. Der Praktikant wollte öffnen, aber ich hab's verboten. Die Sprechstunde war schon seit einer Stunde vorbei. Das konnten Sie nicht wissen. Wir zeigen Ihnen jetzt die Aufnahmen. Wenn Sie sie kennen, wäre das sehr hilfreich. Und das ist natürlich ein Ereignis, was diese junge Frau Jenny aus ihrem Leben treten lässt. Sie hat jetzt auf einmal Schuldgefühle und möchte tätig werden. Und möchte eben gerne wissen, wer ist dieses unbekannte Mädchen? Also sie nimmt selbst Recherchearbeit auf. Sie stellt fest, dass es eben sich um eine junge schwarze Frau aus Afrika handelt. Und sie kommt der Polizei auch ein bisschen ins Gehege. Und man kann diesen Film jetzt einmal so ganz konkret lesen, dass eine Frau da eben tätig wird und eben einer anderen unbekannten Frau wenigstens den Namen auf dem Grabstein geben möchte, ihr damit wenigstens eine Geschichte auch geben möchte und ihr auch damit eine Würde sozusagen lassen. Und man kann die Reaktion dieser Frau aber auch auf eine höhere Ebene ziehen und wir müssen uns dann alle fragen, inwieweit schauen wir weg oder ab wann schauen wir hin, weil wir bekommen überall jetzt so viele Meldungen von geflüchteten Menschen, von Toten. Wie gehen wir damit um? Geben wir ihnen auch eine Geschichte, ein Gesicht und übernehmen somit Verantwortung. Also der Film öffnet sich auf eine viel größere, ja, auch moralische Fragen, die uns alle gerade angehen. Und das klingt jetzt so moralisch, wenn ich das alles erzähle, aber die Dardenne erzählen das nicht so moralapostelig, wie es sich jetzt anhört. Die Brüder Dardenne und die sozialen Themen, das ist das eine. Das andere ist vielleicht doch sowas wie eine filmische Handschrift der beiden. Kann man die sofort erkennen? Also nach dem Motto, das ist typisch Dardenne? Ja, das ist ganz interessant. Das kann man erkennen, obwohl sich die Visualität mit jedem Film ändert. Also, weil sie gehen immer sehr stark von ihrer Hauptfigur auf und nehmen eigentlich immer eine sehr subjektive Perspektive ein. Und bekannt geworden sind sie ja mit Rosetta. Das war diese extreme Handkamera, wo sie eben einer jungen Frau gefolgt sind, die regelrecht um ihre Arbeit gekämpft hat, die wie eine Kriegerin durch das heutige Belgien gelaufen ist. Jetzt haben wir es hier ja mit einer jungen Ärztin zu tun, die schon in einer sicheren Position ist. Und am Anfang sehen wir eben, wie sie ein Herz abhört. Und genau das möchte der Film eigentlich auch, so die verschiedenen Stimmen und Reaktionen wahrnehmen. Deshalb ist hier die Kamera wesentlich ruhiger. Und trotzdem hat der Film eine unheimliche Dynamik, weil die Frau, die Ärztin ja ständig Entscheidungen trifft. Und was ich auch ganz interessant finde, ist eben einfach der Schauplatz, diese Praxis liegt so in so einem Brachland, da sind so Autobahnkreuze, Tankstellen, also so etwas wie im Transit. Und diese Frau ist im Transit und wir sind ja alle gerade unsere Gesellschaften im Transit und müssen eben gucken, wohin alles gerade geht und wo übernehmen wir einfach Verantwortung. Und das führt uns diese junge Frau eben vor und deshalb ist es eben auch eine Utopie, die Dardenne uns erzählen. Und es geht ja auch um einen Blickwechsel, dass man eben genauer hinschaut. Und Blicke, die wechseln, das ist natürlich auch immer großes Kino. Also großes Kino und starker Film. Ja. Christopher Doyle, bekannt geworden ist er als Kameramann des chinesischen Regisseurs Wong Kar-wai. Mehrfach haben die beiden die Stadt Hongkong in den Mittelpunkt ihrer Filme gesetzt, ihnen ein Denkmal sogar gesetzt, zum Beispiel bei Fallen Angels oder in The Mood for Love. Doyle, der Kameramann, der führt aber auch selbst Regie und in seinem neuen Film Hong Kong Trilogy spielt die Stadt auch, glaube ich, die Hauptrolle, Frau Lewicke. Worum geht es denn? Naja, es geht darum, dass Hongkong, seitdem es nicht mehr Kronkolonie ist, sich natürlich unheimlich verändert hat. Und Christopher Doyle möchte eigentlich die diese Verunsicherung, was jetzt aus Hongkong wird, diese Angst vor Festlandchina, diese Stimmungen und Atmosphären einfangen. Er teilt seinen Film in 3 Episoden ein. Einmal ist es die Perspektive von Schülern, einmal die von jungen Studenten, dann von Rentnern, die wieder auf Date-Speeding geben. Und was jetzt so ein bisschen schade ist, er kriegt keine Linie da rein oder er schafft es nicht, so einen diskursiven Raum zu eröffnen, weil er eigentlich bei keiner Figur oder bei einer Etappe lange genug bleibt. Also es ist kein Essay und dann gibt es noch so fiktive Elemente, die ich auch in keinen Sinnzusammenhang stellen kann. Also da gibt es so eine Art alter Ego, auch jemanden wie Christopher Doyle aus Australien, der Hongkong zur Wahlheimat gemacht hat und der läuft dann immer mit einer Bierflasche durch die Gegend. Also ich sehe da keinen großen Sinn drin. Das heißt, dem Film fehlt eine Dimension, eine Ebene. Dem fehlt auf alle Fälle eine Ebene. Jetzt kann man natürlich sagen, natürlich spürt man, dass Christopher Doyle hinter der Kamera stand. Es sind natürlich wieder sehr präzise aufgenommene Hongkong-Impressionen und da kann man sich auch dran festhalten. Deshalb finde ich es eigentlich so bedauerlich, wenn er zum Beispiel in diese Yellow-Umbrella-Zeit geht, wenn man diese ganzen Studenten dort sieht, wie sie öffentliche Plätze eben besetzt haben. Das war ja für Hongkong so ein Moment der Revolution, der Utopie, auch so ein bisschen 68, was es vorher nicht gegeben hat. Und da fehlt dann sonst von Doyle, der so tolle Atmosphären erzeugen kann, dieses Freiheitsgefühl. Was er aber hinbekommt, ist eben gut, die Gegensätze der Stadt zu zeigen, also die moderne Businesswelt und dann aber wieder diese alte Doppeldecker-Tram-Holzbahn, die eben immer über Hong Kong Island fährt und da laufen eben immer alle Episoden zusammen. Da hat man das Gefühl, diese Straßenbahn wird und ist immer durch Hongkong gefahren und sie wird weiter wie so eine Art Trutzburg durch diese doch sehr beeindruckende Stadt fahren. Hongkong Trilogy von Christopher Doyle und von den Brüdern Dardenne, das unbekannte Mädchen. 2 neue Filme, die jetzt in die Kinos kommen. Anke Lewicke, vielen Dank.